Liebe in der Kulturindustrie ist der Titel einer Veranstaltungsreihe, die vom 15.8. bis zum 5.10. im alten Innenministerium und in der offenen Arbeit in Erfurt stattfinden wird. In diesem Rahmen wird es einen Workshop und mehrere Filmvorführungen geben, die auf Liebesbilder und Liebesmodelle hin untersucht werden sollen. Ich habe jetzt hier Michel von der Gruppe Wieder die Natur, der mir zu dieser interessanten Veranstaltungsreihe Frage und Antwort stehen wird. Michel, kannst du erstmal erzählen, wer denn die Veranstalterinnen dieser Reihe sind und worum es ungefähr grob gehen wird? Ja, die VeranstalterInnen, das ist die Gruppe Wieder die Natur, die ja schon das ein oder andere Mal hier bei den Chili Gays zu Gast war. Wir sind eine kleine queerfeministische Gruppe, in dem Sinne, dass wir solche Größen wie Geschlecht und Begehren oder sexuelle Orientierung, wie es immer heißt, als soziale Konstruktionen sehen. Also das heißt nicht, dass die nur ausgedacht sind, dass man die einfach so wegwischen kann mit einem Pinselstrich, sondern dass die Vorstellungen, die dahinter stecken, gar nicht so natürlich sind, wie wir immer denken, sondern halt eher so im 18. 19. Jahrhundert entstanden und teilweise ganz schön schlecht für die Menschen, die nach ihnen leben sollen. Also wir finden, dass es eine Zumutung ist, dass man nur Mann oder nur Frau oder nur homo oder nur hetero und auf Dauer sein soll. Und versuchen das so ein bisschen jetzt nicht so ganz so akademisch und philosophisch, wie das die Queer-Theorie manchmal betreibt, zu hintergehen, sondern versuchen halt hier und da ein bisschen auch kleine Aktionen, ein bisschen Praxis auszuprobieren, wie man da ein bisschen Verwirrung stiften kann. Also Kritik von Normalität im Allgemeinen und im Speziellen, worum wird es jetzt bei der Reihe gehen? Bei der Reihe wird es um romantische Liebe gehen und naja, wenn ich gerade schon gesagt habe, dass Geschlecht und Begehren eigentlich von uns als Konstruktion des 18., 19. Jahrhunderts verstanden wird, dann ist es ja nicht verwunderlich, dass wir auch romantische Liebe nicht so verstehen, dass sie vom Himmel gefallen ist, sondern wir würden behaupten, dass romantische Liebe halt auch zu dieser Zeit entstanden ist, weil wir zwar vor den bürgerlichen Revolutionen zwar auch sowas wie Liebe hatten, kennt man ja aus dem Drama und aus irgendwelchen Liebesgeschichten, aber wie das heute ist, dass die Liebe und die Beziehung zueinander passen wie ein Puzzle, also dass die beiden zusammenkommen, das ist ein relativ neues Phänomen. Deswegen, also ganz alltäglich kann man gucken, in diesen alten Liebesdramen sterben die Leute am Ende auch immer, weil man halt der Ansicht war, dass die Liebe mit ihrer Entgrenztheit, mit ihrem Wahn, der ranhängt, mit ihrer Intensivität, einfach nicht in das Korsett von einer Beziehung gezwängt werden kann. Und interessanterweise ist zu dem Zeitpunkt, als die ökonomische Notwendigkeit wegfällt zu heiraten, also zu einer Zeit, als die Leute mit den bürgerlichen Revolutionen freigesetzt werden, als Freie und Gleiche auf dem Markt miteinander zu konkurrieren und kein blöder Lehnsherr mir mehr sagen kann, hier, du darfst aber nicht heiraten. Gerade zu dem Zeitpunkt, als also rein sozialstrukturell viele Leute es sich leisten können, sowas wie eine dauerhafte Beziehung, also eine Ehe zu führen. Gerade zu der Zeit passiert es auch ideologisch, dass die Liebe als stützendes Gerüst der Ehe aufkommt. Und da kann man, glaube ich, schon dran sehen, dass das nicht vom Himmel gefallen ist, sondern halt ganz stark mit den Grundlagen unserer heutigen Gesellschaft zusammenhängt. Und wir wollen in dem Workshop und in der Veranstaltungsreihe nach Spuren davon suchen, in dem, was jetzt bei Adorno so ein bisschen pessimistisch Kulturindustrie heißt, auch wenn wir das gar nicht so pessimistisch sehen, also in Filmen. Jetzt ist es ja so, dass Kritikerinnen der kapitalistischen oder auch bürgerlichen Gesellschaft immer wieder eine zwischenmenschliche Kälte konstatieren oder dass irgendwie konstatiert wird, dass ein solidarisches Miteinander in so einer Konkurrenzgesellschaft, wie du sie auch schon beschrieben hast, kaum möglich ist. Und meine Frage wäre jetzt, warum ihr ausgerechnet die Liebe, also eine Sphäre des Mitfühlens, der Nähe und des Teilens, warum ihr ausgerechnet diese Sphäre als einen Gegenstand der Kritik anführt? Das ist eine gute Frage. Also ich würde zum Ersten sagen, dass wir jetzt als Wieder die Natur nicht, aber unabhängig davon in anderen Kontexten, dass wir natürlich auch die andere Sphäre, also die Sphäre der Arbeit, wenn man das so gegeneinander stellen will, kritisieren. Aber gerade in dieser Sphärentrennung ist schon auch ein wichtiger Punkt benannt, warum man sie kritisieren muss. Denn wenn die Moderne halt bestimmte Sphären, die früher zusammengehört haben, auseinanderreißt, also Arbeit und Zuhause, Produktion und Reproduktion, Mann und Frau gewissermaßen auch, die also die Verantwortlichkeiten für diese beiden Sphären übernehmen, dann funktioniert das unseres Erachtens ein Stück weit so, dass im Zuhause, in der Liebe, in der Beziehung, in der Romantik die Verheerungen geheilt werden sollen, die die Arbeit, die der Kapitalismus an den Leuten anrichtet. Wodurch natürlich diese Sphäre Liebe zum einen ganz real vollkommen überfrachtet ist. Sieht man daran, was für ein Hort von Gewalt und von unerfüllten Erwartungen diese Sphäre ganz oft ist. Und zum anderen sind die beiden Sphären halt funktional durcheinander bestimmt. Also wenn wir nicht rausgehen müssten und in einer Welt, in der wir nur als Rädchen im System wichtig sind, als Arbeitskraftbehälter quasi, wenn wir diese Rolle nicht hätten, dann müssen wir auch dann nicht abends nach Hause kommen, wo uns die schöne Reproduktionsarbeit wieder fit macht, damit wir am nächsten Tag wieder arbeiten gehen können. Also insofern finde ich, muss man, wenn man moderne Gesellschaft kritisiert, schon beide Seiten kritisieren. Und ja, wie gesagt, wir machen jetzt mal wieder die Natur, die eine Seite, aber ich finde das genauso wichtig wie die andere Seite. Die Reihe wird jetzt am 15.08. mit einem Workshop zu interdisziplinärer Filmanalyse eröffnet. Also kannst du mal ungefähr erklären, was da für ein Konzept der Filmanalyse erprobt werden soll? Und außerdem, warum wollt ihr Liebe und romantische Zweierbeziehungen als Konstrukte kritisieren und das ausgerechnet an einem Film analysieren? Ja, zum Letzten kann ich eine Antwort geben, warum wir es ausgerechnet an Film machen wollen. Weil wir denken, dass man an der Massenkultur oder überhaupt an kulturellen Erzeugnissen, wie gesagt, ich sehe das jetzt gar nicht so mit so einem kulturkritischen Impetus, dass jetzt irgendwie das Kino schlecht wäre und das Theater toll oder so. An all diesen kulturellen Erzeugnissen kann man schon ablesen, was in unserer Gesellschaft als normal und wünschenswert gesehen wird. Oder zumindest was tragfähige Modelle für solche Beziehungen sind. Denn wenn die Modelle, die in so einem Film vorkommen, gar zu abseitig wären, dann würden die Leute, die das angucken, es gar nicht erkennen. Die würden gar nicht verstehen, worum es da geht. Also ist das, was man da im Film sieht, auf jeden Fall sinnhaft für die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft gebaut ist. Und insofern kann man auch, wenn man das reflexiv sich anguckt, also wenn man so einen Film anguckt und drüber nachdenkt, kann man was darüber lernen, wie unsere Kultur gestrickt ist, auch außerhalb des Filmes. Wie das genau vor sich geht und was es mit dieser interdisziplinären Filmanalyse auf sich hat, das müsste man jetzt besser die ReferentInnen fragen, die wir da eingeladen haben. Wir konnten da Anke Prochnow und Felix Lenz von der Uni Frankfurt gewinnen, die seit einiger Zeit diese interdisziplinäre Filmanalyse-Methode erforschen und entwickeln. Und wir haben die auch deswegen eingeladen, weil diese Analysemethode ganz ohne Vorbereitung und Einarbeitung anzuwenden ist. Also es gibt ja so wissenschaftliche Analysemethoden, wo man sich erstmal 3 Wochen mit der Methode beschäftigen muss, ehe man sie verstanden hat und sie anwenden kann. Und diese interdisziplinäre Filmanalysemethode, die die beiden entwickeln, geht am besten mit Leuten, die vorher sich gar nicht theoretisch damit beschäftigt haben, sondern die einfach vorurteilsfrei sich diesen Film anschauen, dann die innere Logik des Films in der Gruppe herausarbeiten und dann erst ganz am Ende das Ganze mit Gesellschaft in Verbindung bringen. Und das fanden wir halt ganz interessant, also auf eine Art und Weise Wissenschaft kollektiv zu betreiben, so dass da auch eigentlich jeder mitmachen kann und nicht so einen so ein elitärer Klüngel, wie das in Uni-Veranstaltungen ist, bei dem Thema, da nötig ist. Als letzten Film wird am 5. Oktober der Film Matrix gezeigt werden, der ja auch relativ viele Motive aus der Philosophiegeschichte benutzt. Könntest du ganz kurz sagen, welche Rolle die Liebe jetzt in diesem Film spielt? Ja, die Liebe ist eine Himmelsmacht, auch bei Matrix, gell? Also bei Matrix ist die Liebe dazu da, den toten Helden wieder zum Leben zu bringen. Was das jetzt für unsere Kultur bedeutet, man weiß es nicht. Das wird die Analyse zeigen. wo kann man denn das ganze Programm ausführlich nochmal lesen, nachlesen? Das ganze Programm gibt's auf unserer Webseite http://wiederdienatur.blogsport.de. Dann danke für das Interview. Danke auch.